Schönen Stadt am Nil, Kairo, du verheißt so viel. Deine Moschee, deine Basare, sind deine Reise ins Wunderbare. Kairo, wer dein Lächeln kennt, liebt dich, ferner Orient. Meiner Träume, meiner Sehnsucht Ziel. Kairo, Kairo, Märchenstadt am Nil.